Bitişen. Okay. Guten Abend. Ich bin Dr. Erbilen. Heute für Sie zuständige Ärztin. Ich würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, bin ich. Okay, danke. Zuerst möchte ich ein paar personenbezogene Fragen stellen. Danach können wir über Ihre aktuelle Beschwerden besprechen. Alles in Ordnung für Sie? Ja. Okay, vielen Dank. Wie heißen Sie bitte? Ich heiße Gabriele Schmiedeskamp. Gabriele Schmiedeskamp. Können Sie bitte Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, Schmiedeskamp schreibt sich S C A M I E D E S K A M P Schmiedeskamp. Okay, vielen Dank. Frau Schmiedeskamp, wie alt sind Sie? 39. Wann sind Sie genau geboren? Am 16. Dezember 1989. Okay. Wie groß sind Sie? 1983, Entschuldigung, nicht 89, 83. Ich habe 83, ja, genau. Okay. 1,70 Meter. 1,70 Meter. Okay. Wie viel wägen Sie zurzeit, wissen Sie? 65 Kilo. 65 Kilo. Vielen Dank für die Informationen, Frau Schmiedeskamp. Was für Beschwerden haben Sie? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, seit 3 Tagen fühle ich mich nicht wohl. Ich bin müde und schlapp und habe Schüttelfrost und habe heute auch Fieber gemessen. Und das war bis 39,4 im Mund. 39,4, ja, Ja, im Mund. Ja, okay. und ja, es geht mir nicht gut. Okay, Frau Schmiedeskamp, ist Ihnen irgendwelche Auslöser für diese Beschwerden aufgefallen? Nein, ich habe dafür keine Erklärung. So, sind die Beschwerden plötzlich oder langsam aufgetreten? Langsam. Haben Sie dagegen etwas eingenommen? Nein, bis jetzt nicht. Ich habe gedacht, das geht wieder vorbei, aber es wird eher schlimmer. So, seit 3 Tagen alle Beschwerden sind dauerhafter und im Verlauf der Zeit schlimmer geworden, ja? Ja. Okay. So, waren Sie beim anderen Arzt deswegen? Nein, bis jetzt noch nicht. Okay. So, Frau Schmiedeskamp, ja, leiden Sie unter Herzrasen oder Herzstolpern? Nein, nee, Herzrasen, Herzstolpern nicht. Ich glaube, mein Puls ist jetzt etwas höher, aber ich glaube, das hängt mit dem Fieber zusammen. Ja, genau. So, husten Sie? Nein. Ja, und ist Ihnen Hautfarbveränderungen aufgefallen? Nein. Ich schwitze nur sehr stark. So, ja. Und haben Sie Durchfall oder Verstopfung? Ja, Durchfall habe ich. Durchfall habe ich jetzt auch seit 3 Tagen, so 5 bis 6 Mal am Tag. 5 bis 6 am Tag. So, wie ist die Stuhl? Wie sah aus der Stuhl? Der Stuhl ist. Gibt es Blut oder Farbveränderungen? Nein, kein Blut, der ist auch nicht irgendwie schwarz. Ja, normale Farbe. aber kein Blut. Haben Sie Bauchschmerzen auch? Ich habe so Gelenk- und Muskelschmerzen. Mir tun die Muskeln weh und ein bisschen tut mir der Rücken auch weh. Aber Bauchschmerzen direkt nicht. Sie haben auch Gelenkschmerzen Ja, gesagt, ja? ja. Frau Schmiedeskamp, waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Ja, ich war in Russland so vor 5 Wochen, für 2 Wochen in Asien. Da war ich in Thailand und in Vietnam. Ach, ich verstehe. Damals ist Ihnen Mückenstich aufgefallen, Juckreiz am Haut. Mückenstiche hatten wir alle etwas, aber für mich jetzt nichts Besonderes. Aber es gab da Mücken, das stimmt. Wir haben uns versucht, vor den Mücken zu schützen mit Moskitonetzen und so etwas, aber man kann es ja nicht immer verhindern. Ja, natürlich. Natürlich. Haben Sie auch Kopfschmerzen, Frau Schmiedeskamp? Ich habe auch jetzt Kopfschmerzen, das schiebe ich auf das Fieber. Sind diese Beschwerden kommt wie anfallsartig oder das Fieber besonders? Gibt Nein. es dauerhaft, ja? Das ist eigentlich dauerhaft. Ich habe es nur einmal erst gemessen. Da war ich doch sehr erschrocken, dass es eben 39,4 war. Ich glaube, ich hab schon seit 3 Tagen habe ich schon Fieber. Und Sie sind vor 5 Wochen nach Deutschland zurückgeflogen, ja? Ja, vor 4 Wochen bin ich wiedergekommen und ich Vor war vier. insgesamt 2 Wochen in Thailand und in Vietnam. Ich verstehe. Jetzt ich möchte ein paar Fragen zu Ihrer allgemeinen Zustand stellen. Wie ist Ihr Appetit? Normalerweise ist er gut, aber jetzt seit 3 Tagen ist er nicht gut. Da habe ich keinen Hunger. Ja, ich verstehe. Und hat sich Ihr Gewicht in der letzten Zeit verändert, merklich verändert? Nein, eigentlich habe ich mein Gewicht immer gehalten. Es kann sein, dass es jetzt vielleicht seit 2 Tagen etwas weniger geworden ist, jetzt durch Durchfall und so. Aber ich habe mich jetzt nicht mehr gewogen. Aber normal halte ich mein Gewicht immer mit 65 Kilo. Ist Ihnen übel? Ja, etwas schon, aber ich muss nicht erbrechen. Etwas übel ist mir auch, ja. Wie ist Ihr Schlaf? Normalerweise kann ich gut schlafen. In den letzten 3 Tagen, als ich jetzt diesen Durchfall und das Fieber bekommen habe, da habe ich auch nachts nicht gut geschlafen. Ja, natürlich, ich verstehe. Und gibt es Probleme beim Wasserlassen? Zurzeit nicht. Ich habe früher oft Probleme beim Wasserlassen gehabt. Da habe ich häufig Harnwegsinfekte gehabt und auch Nierenentzündungen. Letzt allerdings vor 5 Jahren war das. Da musste ich auch längere Zeit ein Antibiotikum nehmen. Ich verstehe. Aber letzte Attacke für Harnwegsinfektionen und Niereninfektionen vor 5 Jahren. Ja. Damals wurden Sie stationär behandelt oder ambulant? Nein, das war ambulant. Ich verstehe. Dann ja. Frau Schmiedeskamp, jetzt ich möchte ein paar Fragen zu Ihrer Vorgeschichte stellen. Gibt es chronische oder wichtige, außer diese Harnwegsinfektionen, Erkrankungen? Ja, ich nehme nur eine, normalerweise eine Medizin, eine Tablette, und das ist für die Schilddrüse. Nehme ich morgens eine Tablette, Moment, wie heißt die? Eutirox Eutrox, 75. 75 Mikrogramm. Okay. So. Nehme ich morgens eine Tablette, weil ich habe eine vergrößerte Schilddrüse. Die hat auch zwei Knoten. Zwei Knoten. Das Ganze nehme ich jetzt seit 3 Jahren, und es wird jetzt demnächst entschieden werden, weil sie ist nicht wesentlich kleiner geworden, die Schilddrüse, Operationen. ob es vielleicht operiert werden muss. Aber das ist geklärt. Na, okay. Ich glaube, Sie gehen regelmäßig deswegen zum Endokrinologieabteilung, ja? Ja. Also zu der Schilddrüsenuntersuchung gehe ich so alle 1,5 Jahre, und das wird aber zwischendurch auch beim Hausarzt kontrolliert, das Blut und auch mit Ultraschall. Ja, okay, sehr gut. Außer Eutrox, nehmen Sie bei Bedarf irgend etwas? Nein, sonst Okay. nehme ich keine Medikamente. Okay, sehr gut. Dann wurden Sie schon einmal operiert, Frau Das ist Schmiedeske? lange her, im Kindesalter. Da wurde ich operiert, am Blinddarm. Da war ich, glaube ich, 13 Jahre alt. Und dann wurde ich auch schon an den Mandeln operiert. Da war ich 11 Jahre alt. Ja, diese beiden Operationen. Waren diese beiden Operationen komplikationlos, oder? Ja, das war Okay. alles gut. Ist Ihnen irgendwann ein Unfall bekannt oder wurden Sie schon einmal stationär behandelt? Nein, nein, ich hatte keine Unfälle. Nein, nee. Okay. Stationär, außer den Operationen, war ich noch nie im Krankenhaus. Ja, okay, alles klar. Dann sind Sie allergisch auf eine Medikamenten oder irgendwelche Stoffe? Nein, ich bin da nicht allergisch drauf. Die Antibiotika damals wegen der Nierenbeckenentzündung, die habe ich immer alle gut vertragen. Und eine Allergie ist nicht bekannt. Okay, haben Sie Unverträglichkeiten, Frau Schmiedeskamp? Also ich kann alles essen. Ich vertrage alles. Ich esse nicht alles, aber ich glaube, ich vertrage alles. Ah, okay, alles klar. Ja. Ja, jetzt ich möchte zu Ihrer Gewohnheit fragen. Ja, rauchen Sie, Frau Schmiedeskamp? Nein, ich habe noch nie geraucht. Ja, sehr gut. Und trinken Sie Alkohol? Ja, aber nicht regelmäßig. Also ich trinke vielleicht einmal in der Woche ein Glas Wein, aber Ja. das ist auch nicht regelmäßig. Also wenn irgendwo vielleicht mal ein gutes Essen ist, eine Feier ist oder so etwas mit Freunden, dann trinke ich mal ein Glas Wein. Aber das ist jetzt nicht regelmäßig. Okay. Ja, okay, sehr gut. Und treiben Sie regelmäßig Sport, Frau Schmiedeskamp? Ja, ich spiele etwas Tennis, und ich mache Yoga. Oh, sehr, sehr super. Und sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, aber ich habe keine Kinder. Ja, ich verstehe gut. So, was machen Sie beruflich? Bin Lehrerin. Haben Sie Stress auf der Arbeit? Ach, die Arbeit heute in der Schule ist schon stressig, Genau. anstrengend. Aber Trotzdem macht mir die Arbeit Spaß. Ja, na schön. Anfang. Ja, trotzdem gut. Und ja, wie ist Ihr Impfstatus, Frau Schmiedeskamp? Sind Sie gegen Ja, Kinderkrankheit und Vorsatz, Corona? Impfstatus ist gut. Als ich jetzt nach Asien gereist bin, habe ich das nochmal alles überprüfen lassen. Und ich habe auch Tabletten genommen gegen Malaria, musste allerdings, weil ich dort auch mal einen Magen-Darm-Infekt hatte, für 4 Tage die Tabletten aussetzen, als ich in Vietnam war. Ja, aber mein Impfstatus ist, glaube ich, gut. Ja, sehr, okay, gut. Was für Tablette haben Sie eingenommen? So Die für Prophylaxie, oder? Tabletten heißen Malarone. Da habe ich einen Tag oder 2 Tage, bevor ich hingeflogen bin, habe ich damit angefangen und bis Tage nach der Reise. Aber ich musste, wie gesagt, einmal 4 Tage aussetzen, weil da war mir so schlecht und habe ich so viel erbrochen, da konnte ich keine Tabletten nehmen. So, die Tablette wurden zweimal pro Tag eingenommen. Nein, einmal pro Tag. Einmal pro Tag, okay. Hatten Sie wegen der Gastroenteritis vor 4 Tagen irgendetwas eingenommen? So Nein, wie Antibiotika? da war ich in Vietnam in einem kleinen Hotel und da hatte ich nichts eingenommen, nur Flüssigkeit. Tee, Okay. Wasser und dann wurde mir auch gesagt, das wird dann schnell besser, wurde dann auch besser, aber diese 4 Tage waren sehr anstrengend. Okay, so wenn Sie die aktuelle Beschwerden vergleichen mit Gastroenteritis, sind sie gleich oder unterschiedlich? Nein, sind nicht gleich. Bei der Gastroenteritis musste ich auch stark erbrechen. Okay. Hatte ich auch erbrechen, das habe ich jetzt nicht. Jetzt habe Oh. ich zwar Durchfall, aber ich habe jetzt kein Erbrechen. Okay, hatten Sie damals auch Fieber? Ach, kann sein, aber es war sicherlich nicht so hoch wie jetzt. Okay, ich verstehe. Alles klar. Frau Schmiedeskap, jetzt ich möchte wissen, ob es in Ihrer Familie wichtige Vorerkrankungen gibt. Nein. So, Ihre Mutter und Vater, Also wie? mein Vater, der ist 67 Jahre alt, der hat seit circa 4 Jahren hat er Blutkrebs. Kommt Tut mir da leid. immer mal Chemotherapie und auch Blutübertragung. Und damit geht es ihm einigermaßen. Er ist geschwächt, aber er fühlt sich ganz, ganz gut. Ja, zurzeit ist er stabil, ja? Ja, zurzeit ist er stabil. Er muss immer wieder zu Kontrollen. Alle 4 Wochen Ja. Blutbild gemacht werden. Und die Mutter, die ist 66 Jahre alt, die hatte Brustkrebs. Da war sie 46. Also jetzt vor 20 Jahren hatte sie Brustkrebs. Da ist sie operiert worden und auch behandelt worden. Und die Kontrollen waren aber jetzt alle immer in Ordnung. Ah, freut mich, Frau Schmiedeskamp. Da haben Sie. Meine Schwester, die ist 36 Jahre alt, die hat Asthma. Ja, ich habe aber nur eine Schwester. Okay, ja, Frau Schmiedeskamp, haben Sie schon einmal auch wegen der Mammakarzinom eine Vorsorgeuntersuchung gemacht? gehe regelmäßig zur Frauenärztin. Und die Frauenärztin hat schon mal Ultraschall gemacht, aber bisher war alles soweit unauffällig. Sehr gut, freut mich. Und wann war die letzte Periode, Frau Schmiedeskamp? Vor 3 Wochen. 3 Wochen. Nehmen Sie so, wie verhüten Sie sich? Verhütungsmittel. Die Mhm. Zeit ist bereits vorbei. Okay, meine Anamnese, ja, ich bin mit dem Gespräch durch Frau Schmiedeskamp. Haben Sie Fragen an mich oder möchten Sie etwas hinzufügen? Nein. Okay, vielen Dank. Jetzt, ich werde Ihnen körperlich untersuchen, danach Blut abnehmen. Sobald alle Ergebnisse da sind, werden wir nochmal darüber zusammen besprechen. Okay? Okay, gut. Ja, Machen. jetzt Sie können zum Beha im Behandlungsraum gehen. Ich komme gleich. Okay. Heute haben wir versprochen, ein 20 Minuten, wenn die 20 Minuten ist, fertig ist, eine Bescheid geben. Ja, okay, ja. Deswegen, das Zeit ist Ja, vor. ja. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Bitte schön. Frau Schmiedeskamp, haben Sie Verstopfung aktuell? Nein. Nein, ich habe ja eher Durchfall. Ich 5 bis 6 Mal am Tag habe ich Durchfall und normal habe ich immer regelmäßig einen Stuhlgang. Ich habe keine Probleme sonst mit dem Stuhlgang. Eher zurzeit Durchfall. Und haben Sie in der 3 Tagen etwas Verdorbenes gegessen? Vor 3 Tagen Genau. kann ich mich nicht dran erinnern. Da haben wir eigentlich immer gemeinsam gegessen, mein Mann und ich. Der hat jetzt gar nichts, dem geht es gut. Ich glaube nicht, dass ich was Verdorbenes gegessen habe. Aber ich weiß es nicht sicher, aber ich glaube es nicht. Und haben die Familienangehörige oder Arbeitsfreundin ähnliche Beschwerde? Nein, nein. Danke. Haben Sie Schluckbeschwerden, Frau Schmiedeskamp? Nein, habe ich nicht. Haben bemerkt, dass irgendwelche Ihre Körper eine Schwellung, Lymphknoten haben. Habe ich nicht, ist mir nicht aufgefallen. Nee. Dankeschön. Eine Kollegin, gibt es, Enes, bitte. Leiten Sie unter Schüttelfrost? Ja. Ja, Schüttelfrost habe ich. Das, ja, das habe ich. Schüttelfrost und wie gesagt, ich habe dann Fieber gemessen und das war 39,4. Am schlimmsten ist zurzeit, sind zurzeit so die Muskelschmerzen, die Gelenkschmerzen und es tut mir alles weh, als ob ich einen Marathon gelaufen wäre und nicht trainiert habe. Haben Sie schon an ähnliche Gelenk- oder Muskelschmerzen gelitten? Nein, nein. Ich denke, wir haben alle Fragen gestellt. Darf ich eine Frage stellen? Haben Sie Hautausschlag bemerkt, besonders im Bauchbereich oder Nein, andere Körperteile? habe ich nicht bemerkt. Diese Fragen schon gefragt. Okay, danke. Könnten wir als das Gespräch anfangen, Essen? Ja. Erstmal Ich versuche, kein Problem, wenn Sie da möchten. Wir können gerne anfangen. Erstmal ich vorstelle, Kurs. Ich möchte vorstellen. Ja. Sie hat sich bei uns wegen seit 3 Tagen Beschwerden, progredienter Müdigkeit und Schüttelfrost sowie heute aufgetretener Fieber vorgestellt. Außerdem leidet sie an Diarrhoe, die sich seit 3 Tagen Beschwerden, Vessige, Normalfarbe und 5 bis 6 Mal täglich äußert. Sie machte vor 5 Wochen Urlaub in den tropischen Land und kam vor 4 Wochen zurück. Ferner sind der Patient folgende Begleitsymptome aufgefallen: allgemein Myalgie, Arthralgie, Hyperhidrose, Tachykardie. Aufgezählte Fragen: Ferneintese, Neusia, Emesis, Dysphagie, Dysnotusis. Okay. Gut. Das Ja. ist gut, oder? Ja. Essen, bitte. Okay. Guten Abend, Herr Oberarzt. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Hätten Sie kurz Zeit dafür? Ja, habe ich. Vielen Dank. Es geht um Gabriele Schmiedeskamp. Sie ist 39 Jahre alt, 1,70 Meter groß, 65 schwer. Frau Gabriele Schmiedeskamp hat sich bei uns wegen seit 3 Tagen langsam aufgetretene, bestehende, dauerhafte, progrediente Müdigkeit, Schüttelfrost und Fieber vorgestellt. Das Fieber wurde im Mund als 39,4 Grad gemessen. Außerdem habe sie auch Schüttelfrost und Hyperhidrosis. Die Reiseanamnese war auffällig. Sie waren vor 4 Wochen in Thailand und Vietnam für 2 Wochen. Ja. Sie habe alle Prophylaxie-Impfungen machen lassen, aber ja, auch Antimalarial-Tablette hat sie angefangen. Sie hatte in Thailand für 4 Tagen eine Gastroenteritis bekommen. Deswegen hatte sie Antimalarial-Tablette abgesetzt. Für So, diese Zeit nur, für ja, diese. für diese Zeit. Dann ja, wegen der starkes Erbrechen. Hat die Patientin normalen Stuhlgang oder hat sie auffällig? Ja, das ist auch auffällig. Sie habe Diarrhoe pro Tag 5 bis 6 Malige, die sah wässrige aus, keine Blutbeimischung bemerkt. Okay, gut. Und ja, als Begleitsymptome klagte sie über diffuse Ja. Myalgie und Rückenschmerzen, Arthralgie. Okay. Ja, die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf beschwerdebedingte Inappetenz und Schlafstörungen. Okay. Andere Vorerkrankungen leide sie an Struma nodosa und seit 3 Jahren dagegen nehme sie regelmäßig Eutrox 75 Mikrogramm Tablette einmal morgens. Jetzt es gibt eine Möglichkeit, um diese Knoten zu operieren. Sie hatte auch vor 5 Jahren rezidive Harnwegsinfektionen und Nierensteine. Nierenbeckenentzündung. Nierenbeckenentzündung, ja, Pyelonephritis, okay. Hatte sie die nur vor 5 Jahren oder auch schon früher? Auch von früher. Die letzte Attacke war vor 5 Jahren Ja. und sie hatte damals längere Antibiose-Therapie eingenommen. Also in der Vorgeschichte rezidivierende Harnwegsinfekte mit Pyelonephritiden zuletzt vor 5 Jahren. Ja. Ja, okay, vielen Dank. Ja, es wurde bei ihr mit 11. eine Tonsillektomie, mit 13 eine Appendektomie durchgeführt. Ja, die Allergienanamnese sei unauffällig. Dinoxenanamnese auch unauffällig. Sie ist verheiratet, habe keine Kinder und als Beruf mache sie als Beruf ist sie Lehrerin. Okay. Und ja, die Familienanamnese ergab eine wahrscheinlich Okay, ne? Leukämie bei der Vater seit 4 Jahren. Das wurde mit Chemotherapie und Bluttransfusion behandelt. Okay. Und ein Mammakarzinom bei der Mutter die erste Diagnose war im Alter von 46. Ja. Das wurde operiert behandelt. Okay. Zurzeit ihr Zustand gut, Okay. stabil. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, alle anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Malaria-Infektion hin. Ja. Ja, dafür sprechen die dauerhafte Fieber, diffuse Myalgie und starke Müdigkeit, Diarrhoe und auffällige Reiseanamnese. Die Reiseanamnese sicherlich dazu kommt. Sie berichteten, dass die Patientin die Prophylaxe für 4 Tage ausgesetzt hat Ja. in einer schweren Gastroenteritis. Da ist sicherlich die Verdachtsdiagnose einer Malaria naheliegend. Was kommt differenzialdiagnostisch noch in Betracht? Gastroenteritis Ja. Hat die Patientin auch Rückenschmerzen angegeben? Rückenschmerzen, genau, so. Kann es auch noch eine Pyelonephritis sein? Ja, so, sie habe auch rezidivierende Es besteht Infektionen, hier ja genau. eine Vorgeschichte der Genau. Anamnese. Okay, bin damit Pyelonephritis, ja. einverstanden. Ja. Bin auch damit einverstanden, wie Sie die Anamnese gemacht haben. Das finde ich, haben Sie sehr gut strukturiert gemacht und ließen sich auch nicht von mir ablenken, sondern Sie haben versucht, Ihr Schema abzufragen und haben letztendlich auch jetzt nicht wesentliche Dinge vergessen. Und bei der Vorstellung beim Oberarzt haben Sie, denke ich, auch darauf geachtet, viele medizinische Fachausdrücke einzusetzen und zu benutzen. Und ich denke, das ist Ihnen auch gut gelungen. Und Sie haben, was ich immer wieder wichtig finde, versucht, nicht zu lange Sätze zu sprechen, sondern lieber zwei, drei kürzere Sätze. Das ist leichter, glaube ich. Und das haben Sie sehr gut gemacht, finde ich. Ja. Vielen Dank, vielen Ich Dank. glaube, der Patientin wird jetzt schnell geholfen, mit der Verdachtsdiagnose, mit der Malaria, und dann ist sie bei Ihnen in guten Händen in der Klinik. Ja, okay, vielen Dank, Herr Ja, ich Heikum. wünsche Ihnen dann für die Prüfung alles Gute. Ja, Und, vielen Dank. dann werden Sie ja wahrscheinlich doch in Ihrem Fachgebiet dann wieder arbeiten und nicht jetzt im Bereich der Malaria-Diagnose. Ja, ich hoffe, ich mache schon eine Hospitation auch im Augenpraxis. Ja, wie schnell möglich.